Thank you. Hollywood. We'll be right back. Omega sign if coming down from space, if will weisen auf ich kann tun. Meine Liebe ist Sieger, meine Liebe ist Sieger. Thank you. hierher!